Dialog 2. Hören Sie mal, hier ist Parkverbot. Hier dürfen Sie nicht parken. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Doch, aber ich glaube, hier darf ich parken. Wir müssen doch die Sachen ausladen. Die können wir doch nicht 500 Meter durch die Straße tragen. Sie müssen ins Parkhaus. Gleich hier um die Ecke. Ohne Erlaubnis darf man hier nicht stehen. Das geht nicht. Sie brauchen eine Erlaubnis. Schriftlich. Oder Sie müssen ein paar Meter weiterfahren.